Abschnitt 15 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria zur Mühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Zweiter Teil. Das Kunstmuseum. Ich hätte nie gedacht, dass auch bei euch ein eigenes Museum für Kunstgegenstände existiere, meinte ich, mit Enno dem Museum zustrebend. Glaubte, dass die Bildergalerien und Skulpturenausstellungen eine Eigenheit des Kapitalismus mit seinem prunkhaften Luxus und grob zur Schau getragenen Reichtum seien. In der sozialistischen Gesellschaft erwartete ich die Kunst überall im Leben zu finden, als Schmuck dieses Lebens. Darin irren Sie auch nicht, antwortete Enno. Der größte Teil der Kunstgegenstände ist bei uns für die Gemeinschaftsgebäude bestimmt, für jene, wo wir unsere allgemeinen Angelegenheiten regeln, wo wir studieren und Forschungen anstellen oder der Ruhe pflegen. Fabriken und Betriebe werden weit weniger geschmückt. Die Ästhetik der gewaltigen Maschinen und deren Bewegung ist an und für sich ein schöner Anblick. Und es gibt nur wenig Kunstgegenstände, die völlig mit den Maschinen harmonieren, in deren Gegenwart nicht einen abgeschwächten, verminderten Eindruck machten. Am wenigsten aber schmücken wir unsere Häuser, wo wir uns ja auch äußerst selten aufhalten. Unser Kunstmuseum jedoch ist eine ästhetisch-wissenschaftliche Anstalt, eine Schule, in der man die Entwicklung der Kunst zu verfolgen vermag. Oder richtiger gesagt, die Entwicklung der Menschheit in ihrer künstlerischen Tätigkeit. Das Museum befand sich auf einer kleinen Insel inmitten eines Sees, durch eine schmale Brücke mit dem Ufer verbunden. Das viereckige Gebäude war von einem Garten umgeben, in dem hohe Springbrunnen plätscherten und unzählige blaue, weiße, schwarze und gelbe Blumen prunkten. Außen war es herrlich geschmückt, innen hell von Licht überflutet. Hier gab es wahrlich nicht jene unsinnige Anhäufung von Gemälden und Statuen wie in den großen Museen der Erde. Vor mir erläuterten einige hundert Abbildungen die Entwicklung der plastischen Kunst, angefangen von den groben ersten Gegenständen der prähistorischen Zeit bis zu den technisch idealen Erzeugnissen des letzten Jahrhunderts. Und vom Anfang bis zum Ende war überall der Stempel jener innerlichen Vollkommenheit fühlbar, die wir Genie nennen. Offensichtlich gehörte alles hier Ausgestellte zu den besten Erzeugnissen jeder Epoche. Um die Schönheit einer anderen Welt klar zu erfassen, gilt es, deren Leben genau zu kennen. Aber um anderen das Verständnis für diese Schönheit zu übermitteln, dazu muss man selbst deren teilhaftig sein. Deshalb vermag ich auch nicht zu schildern, was ich dort sah. Ich vermag nur Andeutungen zu geben, kann bloß ausdrücken, was mich am meisten in Staunen versetzte. Das Hauptmotiv der Skulptur war bei den Marsbewohnern ebenso wie bei uns der schöne menschliche Körper. Die körperliche Beschaffenheit der Marsbewohner unterscheidet sich nur wenig von jenen der Erdenmenschen, abgesehen von der Verschiedenheit der Augen, die zum Teil durch die Schädelformation bedingt ist. Doch übersteigt auch diese Verschiedenheit nicht jene, die bei den einzelnen irdischen Rassen vorkommt. Ich kann diesen Unterschied nicht genau erklären, verstehe mich schlecht auf Anatomie. Jedenfalls aber gewöhnte sich mein Auge bald an die Marsbewohner, sah in ihnen keineswegs Missgeburten, sondern vielmehr etwas Originelles. Ich bemerkte, dass der männliche und weibliche Körperbau weit ähnlicher war als bei den Erdenrassen. Die Breite der Frauenschultern entsprach häufig der der Männer, und das gleiche galt von der Muskulatur. Dies zeigte sich besonders in den Abbildungen aus der letzten Zeit, der Zeit der freien menschlichen Entwicklung. Bei den Werken aus der kapitalistischen Periode trat der Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Körper weit stärker zutage. Anscheinend hatte die häusliche Sklaverei der Frau und das Schuften des Mannes die Körper nach verschiedenen Richtungen hin beeinflusst. Ich verlor auf keinen Augenblick die bald klare, bald verschwommene Erkenntnis, dass ich vor mir die Bilder einer fremden Welt sehe. Sie trugen für mich den Stempel des Seltsamen, Gespenstischen. Sogar die herrlichen Frauenkörper dieser Statuen und Bilder erweckten in mir ein unverständliches Gefühl, das mit dem mir bekannten, ästhetisch verliebten Entzücken nichts gemein hatte, sondern vielmehr den unklaren Ahnungen und Empfindungen glich, die mich vor langer Zeit an der Grenze zwischen Kindheit und Jünglingsalter heimgesucht hatten. Die Statuen der frühesten Epochen waren, wie dies auch bei uns der Fall ist, einfarbig. Die späteren jedoch besaßen die Farben der Natur. Dies wunderte mich keineswegs. Ich fand stets, dass das Verwerfen der Wirklichkeit nicht ein unentbehrliches Element der Kunst sein könne. Ja, dass es sogar unkünstlerisch wirke, insbesondere wenn es die Mannigfaltigkeit der Wahrnehmung vermindert, wie dies bei einfarbigen Skulpturen der Fall zu sein pflegt. In solchen Fällen wird die künstlerische Idealisierung des konzentrierten Lebens gestört. Bei den Statuen und Bildern der alten Zeiten herrschte ebenso wie bei unseren antiken Kunstgegenständen große Ruhe und Gelassenheit vor. Diese waren voller Harmonie, frei von jeglicher Anspannung. In den folgenden Übergangsepochen zeigte sich ein anderer Charakter, Leidenschaft, Aufregung, bisweilen gemildert zu irren Träumen, Träumen erotischer oder religiöser Natur, mitunter den schmerzhaften Widerspruch zwischen seelischer und körperlicher Kraft scharf betonend. In der sozialistischen Epoche veränderte sich abermals der Grundcharakter. Hier überwogen harmonische Bewegung, gelassen vertrauensvolle Entfaltung der Kräfte, fremd jeder schmerzlichen Vergewaltigung, ein freies Streben, eine lebendige Tätigkeit, das konzentrierte Bewusstsein der Einheitlichkeit des Körpers und der unbesieglichen Vernunft. Wenn die ideale Frauenschönheit der antiken Zeiten die Möglichkeit grenzenloser Liebe, die der Renaissance den Durst nach mystischer und gefühllicher Liebe ausdrückte, so verkörperte jene, die sich nun meinen Augen zeigte, die Liebe selbst in ihrem ganzen ruhigen und stolzen Selbstbewusstsein. Klar, leuchtend, alles besiegend. Den späteren sowie den frühesten künstlerischen Schöpfungen eignete ein äußerst einfacher Charakter. Sie behandelten ein einziges Motiv. Ihre Aufgabe bestand darin, ein kompliziertes menschliches Wesen wiederzugeben, dessen Leben reich und ausgefüllt war. Deshalb wählten sie jenen Augenblick des Lebens, in dem sich irgendein Gefühl oder ein Streben konzentriert hatte. Bei den neuesten Künstlern schienen beliebte Themen, die Ekstase des schöpferischen Gedankens, die Ekstase der Liebe, die Ekstase des Naturgenusses. Der ruhige, freiwillige Tod. Lauter Themen, die charakteristisch waren für eine große Rasse. Eine Rasse, die intensiv und vollkommen zu leben und bewusst und würdig zu sterben verstand. Die Abteilung für Gemälde und Skulptur nahm die eine Hälfte des Museums ein. Die andere war der Architektur gewidmet. Unter Architektur verstanden die Marsbewohner nicht nur die Ästhetik der Bauten und der großen technischen Konstruktionen, sondern auch die der Möbel, der Werkzeuge, der Maschinen, überhaupt die Ästhetik alles materiell Nützlichen. Welche gewaltige Rolle in ihrem Leben gerade diese Kunst spielte, ließ sich aus dem Reichtum und der Vollständigkeit dieser Sammlung ersehen. Von den ersten Höhlenwohnungen mit den primitiven Geräten bis zu den luxuriösen Gemeinschaftshäusern aus Glas und Aluminium, bis zu den gigantischen Fabriken mit den schauerlich schönen Maschinen, bis zu den gewaltigen Kanälen mit den mächtigen Ufern und Schwebebrücken, war hier alles in der typischen Form dargestellt, in Bildern, Plänen, Modellen, besonders aber in großen Stereoskopen, die eine Illusion der Wirklichkeit gaben. Eine besondere Stelle nahm die Ästhetik der Gärten, der Felder und der Parke ein. Und wie ungewohnt auch immer mir die Natur dieses Planeten war, so vermochte ich dennoch die Schönheit der Blumen- und Formenkombinationen zu erkennen, die das Kollektivgenie dieses großartigen Volkes der Natur verliehen hatte. In den Übergangsepochen kam es, wie auch bei uns, häufig vor, dass die Pracht die Nützlichkeit beeinträchtigte, der äußere Schmuck hinderlich für die Dauerhaftigkeit wurde. Die Kunst vergewaltigte die Gegenstände. Hier jedoch in den Erzeugnissen der neuen Epoche schauten meine Augen nichts derartiges, weder bei den Möbeln noch bei den Geräten oder Konstruktionen. Ich fragte Enno, ob die zeitgenössische Architektur jemals die Neigung zeige, um der Schönheit willen die praktische Vollkommenheit zu vernachlässigen. Niemals, entgegnete er. Diese wäre eine falsche Schönheit, wäre etwas Gekünsteltes, aber keine Kunst. Bis zur sozialistischen Zeit ward das Andenken der großen Männer durch Denkmäler geehrt. Jetzt jedoch wurden Denkmäler nur mehr zur Erinnerung an große Ereignisse errichtet, wie etwa der erste Versuch, die Erde zu erreichen, der mit dem Tode aller Mitglieder der Expedition endete. Oder aber die völlige Ausrottung einer tödlichen Infektionskrankheit. oder die Entdeckung und Synthese der Spaltung aller chemischen Elemente. Im Stereogramm sah man zusammen mit den Denkmälern Grabmäler und Kirchen. Früher hatte es bei den Marsbewohnern auch eine Religion gegeben. Eines der letzten Denkmäler großer Männer war das jenes Ingenieurs, von dem mir Manny erzählt hatte. Es war dem Künstler trefflich gelungen, die ganze Seelenstärke dieses Mannes wiederzugeben, der die Armee der Arbeit siegreich in den Kampf wider die Natur geführt und stolz das feige Urteil der Sitten über seine Tat zurückgewiesen hatte. Als ich in unwillkürlicher Versonnenheit vor dem Panorama dieses Denkmals verweilte, sprach Enno leise einige Verse, in denen der seelischen Verfassung des Helden Ausdruck verliehen wurde. »Von wem sind diese Verse?« fragte ich. »Von mir«, erwiderte Enno. »Ich schrieb sie für Manny. Ich vermochte nicht völlig die innere Schönheit dieser mir noch immer fremden Sprache zu beurteilen. Aber die Gedanken waren zweifellos klar. Der Reim war stark, der Rhythmus klingend und mächtig. Dies lenkte meine Gedanken in eine neue Richtung.« »Eure Dichtung hat also noch strenge Reime und Rhythmus?« »Selbstverständlich«, entgegnete Enno erstaunt, »finden Sie das etwa nicht schön?« »Doch«, erklärte ich, »bei uns hingegen war die Ansicht verbreitet, dass diese Form dem Geschmack der herrschenden Klasse unserer Gesellschaft entspringe, der Ausdruck ihrer Laune und ihrer Leidenschaft für Begrenztes sei, eine Fessel für die freie künstlerische Rede bedeute. Wir glaubten, die Poesie der Zukunft, die Dichtung der sozialistischen Epoche, werde diese engen Gesetze abschütteln und vergessen.« »Das ist völlig falsch«, meinte Enno. »Die reinen Reime erscheinen uns schön, aber keineswegs aus Leidenschaft für das Begrenzte, sondern weil sie zutiefst mit dem rhythmischen Prozess unseres Lebens und unseres Bewusstseins harmonieren. Und der Rhythmus, der das Vielförmige zu einem einzigen Schlussakkord vereint, hat nicht auch er seinen tiefgründigen Ursprung in der lebendigen Verbindung der Menschen, die das Mannigfache des Äußeren mit der Lust der einheitlichen Liebe krönt, der Arbeit mit dem einheitlichen Ziel, der Einheitlichkeit der Stimmung in der Kunst? Ohne Reim und Rhythmus gibt es überhaupt keine künstlerische Form. Wo der Rhythmus der Töne fehlt, muss er durch den umso strengeren Rhythmus der Bilder oder Ideen ersetzt werden. Und wenn Reim und Rhythmus tatsächlich feudalen Ursprungs sind, so lässt sich dies ja auch von vielen anderen guten und schönen Dingen sagen. Aber der Reim an und für sich beschränkt und erschwert den poetischen Ausdruck der Idee. Was hat das zu bedeuten? Diese Begrenzung entspringt dem vom Künstler frei gewählten Ziel. Sie erschwert nicht nur, sondern vervollkommnet auch den Ausdruck der dichterischen Idee, verfolgt ausschließlich diesen Zweck. Je komplizierter das Ziel, desto schwerer der dazu führende Weg und desto größer der Zwang, den sich der Künstler auferlegen muss. Wenn Sie einen schönen Bau errichten wollen, wie viel richtiger Technik und Harmonie bedürfen Sie dabei? Das heißt, wie viel Zwang müssen Sie sich auferlegen? Bei der Wahl des Ziels sind Sie frei. Dies ist die einzige menschliche Freiheit. Wenn Sie aber nach dem Ziel verlangen, so verlangen Sie gleichzeitig auch nach den Mitteln, durch die es zu erreichen ist. Wir schlenderten in den Garten hinaus, um uns von den zahlreichen Eindrücken zu erholen. Der Abend war bereits niedergesunken, ein klarer, milder Frühlingsabend. Die Blumen zogen Kelche und Blätter ein, um sie für die Nacht zu schließen. Dies war eine Eigenheit der Marspflanzen, verursacht von den kalten Nächten. Ich wandte mich abermals an meinen Gefährten. »Sagen Sie mir, welche Art der Belletristik ist heutzutage bei Ihnen die vorherrschende?« »Im Drama die Tragödie, in der Dichtung die Naturschilderung«, antwortete Enno. »Was ist der Inhalt der Tragödien? Wo finden Sie bei Ihrem glücklichen, friedlichen Dasein den Stoff für Tragödien? Glücklich, friedlich? Woher nehmen Sie das? Es ist ja wahr, dass bei uns zwischen den Menschen Frieden herrscht, aber keineswegs herrscht Frieden zwischen uns und den Kräften der Natur. Das wäre ja auch unmöglich. Dies ist ein Feind, bei dem selbst jeder Sieg eine neue, drohende Gefahr bedeutet. In der letzten Epoche der Geschichte haben wir die Ausbeutung unseres Planeten um das Zehnfache erhöht. Unsere Bevölkerung wächst an und noch weit mehr steigern sich unsere Bedürfnisse. Schon mehr als einmal bedrohte uns auf dem einen oder anderen Arbeitsfeld die Erschöpfung der Naturkräfte und Mittel. Bis heute gelang es uns noch immer, diese Gefahr zu besiegen, ohne zu der hassenswerten Verkürzung des Lebens greifen zu müssen. der Verkürzung des Lebens bei uns selbst und unseren Nachkommen. Aber gerade jetzt nimmt der Kampf abermals einen besonders ernsthaften Charakter an. Ich hätte niemals gedacht, dass bei Ihrer technischen und wissenschaftlichen Vollkommenheit eine derartige Gefahr bestehen könnte. Sie sagten, dies habe sich auf dem Mars bereits ereignet? Ja, vor 70 Jahren, als unsere Steinkohlevorräte versiegten und der Übergang zur Wasser- und Elektrizitätskraft noch lange nicht bewerkstelligt war, damals mussten wir, um die gewaltigen Maschinen herstellen zu können, einen bedeutenden Teil unserer Wälder abholzen, was auf Jahre hinaus unseren Planeten verunstaltete und das Klima verschlechtert hat. Als dann diese Krise überwunden war, zeigte sich vor etwa 20 Jahren, dass die Eisenerzlager erschöpft waren. Nun galt es in aller Eile, die richtige dauerhafte Legierung des Aluminiums herzustellen, und ein großer Teil unserer technischen Kraft wurde auf die elektrische Gewinnung des Aluminiums aus der Erde verwandt. Heute, da sich, wie auch aus der Statistik ersichtlich ist, die Bevölkerung äußerst rasch vermehrt, wissen wir bereits, dass uns in 30 Jahren ein furchtbarer Mangel an Lebensmitteln drohen wird, falls es uns bis dorthin nicht gelingen sollte, die Synthese des Eiweiß aus den Elementen zu entdecken. Aber die anderen Planeten, warf ich ein, können Sie nicht auf denen das Fehlende finden? Wo? Die Venus ist anscheinend noch unzugänglich und die Erde, die besitzt ihre eigene Menschheit. Und es ist bis heute noch nicht klar ersichtlich, inwieweit wir deren Kräfte ausnutzen können. Jede Fahrt nach der Erde verschlingt große Vorräte an radiumausstrahlenden Stoffen. Dies weiß ich von Manny, der mir unlängst über seine letzte Expedition berichtete, und unser Vorrat an diesen Stoffen ist ziemlich gering. Nein, die sich uns überall entgegenstellenden Schwierigkeiten sind keineswegs zu unterschätzen. Und je enger sich unsere Menschheit im Kampf gegen die Natur zusammenschließt, desto enger schließen sich auch die Elemente zusammen. Aber es würde doch genügen, die Vermehrung zu beschränken. Die Vermehrung beschränken, das bedeutete den Sieg der Natur, bedeutete den Verzicht auf das unbegrenzte Anwachsen des Lebens, bedeutete das Stehenbleiben auf der gleichen Stufe. Wir siegen, weil wir in gewaltigen Massen gegen die Natur vorgehen. Wenn wir aber auf das Anwachsen unseres Heeres verzichten, dann sind wir von allen Seiten durch die Elementargewalten belagert. Dann würde auch der Glaube an unsere Kollektivkraft geschwächt werden, an unser großes Gemeinschaftsleben. Und zusammen mit diesem Glauben ginge auch für jeden Einzelnen der Sinn des Lebens verloren, weil ja doch in jedem von uns die kleine Zelle des großen Organismus lebt, vollständig lebt und jeder wieder in dieser Zelle sein Dasein hat. Nein, eine Beschränkung der Vermehrung, das wäre das allerletzte, wozu wir uns entschließen könnten. Und wenn dies gegen unseren Willen geschehe, so würde es den Anfang vom Ende bedeuten. Nun begreife ich, dass auch bei Ihnen stets Tragödienstoffe vorhanden sind, zumindest als drohende Möglichkeit. Solange jedoch der Sieg noch auf Seiten der Menschheit ist, sieht sich der Einzelne zur Genüge vor dieser Tragödie der Gemeinschaft bewahrt. Ja, selbst wenn die Gefahr in unmittelbarer Nähe rückt, so verteilen sich die gigantische Anstrengung und die Leiden des Kampfes so gleichmäßig unter den zahllosen Einzelwesen, dass deren ruhiges Glück kaum gestört werden kann. Und zu diesem Glück fehlt anscheinend bei Ihnen nichts. Ruhiges Glück! Ist es denn möglich, dass der Einzelne nicht zutiefst die Erschütterung eines ganzen Lebens, in dem sein Anfang und sein Ende liegt, empfinde? Und zeigen sich nicht auch die tiefen Widersprüche des Lebens in der Begrenztheit des Einzelwesens, verglichen mit dessen Ziel, in seiner Ohnmacht mit diesem Ziel zu verschmelzen, es völlig mit seinem Bewusstsein zu umfassen und sein Bewusstsein selbst aus dem Ziel zu schöpfen? Begreifen Sie diese Widersprüche nicht? Das kommt daher, weil sie in eurer Welt von anderen, näher liegenden und gröberen Dingen verdunkelt werden. Der Kampf der Klassen, der Gruppen, der Einzelwesen raubt euch die Idee des Zieles und zugleich damit das Glück sowie das Leid, die darin enthalten sind. Ich sah ihre Welt und ich vermag auch nicht den zehnten Teil des Wahnsinns zu erfassen, in dem ihre Brüder leben. Eben deshalb vermag ich nicht zu beurteilen, wer von uns dem ruhigen Glück näher ist. Je stärker und harmonischer das Leben, desto quälender und unvermeidlicher wirken die Dissonanzen. Sagen Sie, Enno, sind Sie zum Beispiel nicht glücklich? Sie besitzen Jugend, Wissen, Poesie und sicher auch Liebe. Was können Sie Schweres erfahren haben, dass Sie so glühend von der Tragödie des Lebens sprechen? Das ist prächtig, lachte Enno, und sein Lachen klang seltsam. Sie wissen nicht, dass der heitere Enno bereits einmal zu sterben beschlossen hatte. Und wenn Manny nur einen einzigen Tag später 6 Worte geschrieben hätte, in denen unsäglich viel lag, wollen Sie auf die Erde mitkommen, so würde Ihnen Ihr heiterer Reisegefährte gefehlt haben. Doch kann ich Ihnen augenblicklich nichts Näheres verraten. Sie werden ja selbst sehen, dass, wenn es bei uns ein Glück gibt, dieses keineswegs das friedliche und ruhige Glück ist, von dem Sie sprechen. Ich konnte mich nicht entschließen, weitere Fragen zu stellen. Aber ich konnte auch nicht länger systematisch die Kunstsammlung besichtigen. Meine Aufmerksamkeit war abgelenkt. Meine Gedanken schweiften umher. In der Abteilung für Skulptur verharrte ich vor einer der neuesten Statuen, die einen schönen Jüngling darstellte. Seine Gesichtszüge erinnerten an Nettie. Mich erschütterte das Talent, mit dem der Künstler in dem leblosen Stoff, in unvollendeten Zügen, in den glühenden Augen des Knaben die Geburt des Genies wiedergegeben hatte. Lange verweilte ich reglos vor dieser Statue, und die ganze Umgebung entschwand meinem Bewusstsein. Ennos Stimme durchbrach meine Gedanken. »Das seid ihr«, sprach er auf den Jüngling weisend, »das ist ihre Welt. Sie wird eine wundervolle Welt sein. Heute befindet sie sich noch in ihrer Kindheit. Beachten Sie, was für dunkle Träume, was für bebende Bilder noch ihr Bewusstsein erregen. Noch liegt sie im Halbschlaf, doch wird sie erwachen. Ich fühle es, glaube zutiefst daran.« In das freudige Gefühl, das diese Worte in mir erweckten, mischte sich ein seltsames Bedauern. Weshalb war es nicht Nettie, der diese Worte sprach? Ende von Abschnitt 15.